Kapitel 8 Skorpionfrau, jetzt kriege ich dich, denkt Elisabeth und stellt die wichtigste Frage. Das ist ja alles gut und schön, aber was war dann am 6. Juni? Carla sieht sich um. Kein Mensch kann zuhören. Und langsam wird es dunkel. Du willst also genau wissen, wie es war? Na gut. Elisabeth fühlt, es wird jetzt gefährlich. Aber sie ist kurz vor dem Ziel. Kann man das nicht verstehen? Wir waren zusammen. Andreas hat die Arbeit für mich geschrieben und alles war gut. Und dann? Jetzt muss es kommen, denkt Elisabeth. Dann waren wir hier oben. Es war ein Abend wie jetzt, aber ich musste ihm etwas Wichtiges sagen. Andreas, es war eine schöne Zeit mit dir und ich danke dir für deine Hilfe. Bitte verstehe, ich möchte wieder frei sein. Und da ist auch ein anderer Mann. Wir können doch Freunde bleiben. Das war ziemlich hart für Andreas, denke ich. Was weißt du schon? Wütend erzählt jetzt Carla alles. Hör gut zu. Ich sehe noch alles genau. Erst ist der Mann ganz still. Dann wird er richtig böse. Und er sagt, ich habe ihn nur benutzt. Stimmt ja auch, ergänzt Elisabeth. Das Schlimmste kommt noch. Er sagt, meine Arbeit, die ist jetzt nur noch Müll. Denn morgen will er Professor Lütgen informieren und so weiter. Es war schrecklich. Er wollte mich verraten. Und dann? Plötzlich springt er auf die Mauer und schreit, Carla, diese böse Frau, dieser Skorpion, diese Skorpionfrau ist eine Schwindlerin. Vorsicht! Und du bist wütend und stößt ihn hinunter. Carla lacht laut und böse. Das war ganz leicht. Zack und weg war er. Und alle Probleme. Carla, du hast ihn also getötet. Ganz dunkel ist es jetzt. Nur die Lichter der Stadt kann man unten sehen. Elisabeth friert auf einmal. Carla kommt langsam näher. Elisabeth geht zurück. Hinter ihr ist nur noch die Mauer. Na, Lisa? Du weißt jetzt viel. Zu viel. Das ist nicht gut für mich. Was hast du vor? Elisabeth hat plötzlich Angst. Willst du probieren, wie das war? Mit Andreas? Elisabeth fühlt die starken Hände von Carla an ihrem Hals und ihren Schultern. Willst du auch fliegen? Sie will Elisabeth über die Mauer drücken, aber die Detektivin ist auch nicht schwach. Ein harter Kampf beginnt. Auf einmal hören sie etwas. Stimmen. Da sind noch andere Menschen. Langsam kommen sie näher. Man hört es. Es ist eine Gruppe von fröhlichen Menschen, wahrscheinlich aus dem Schlossrestaurant. Und sie kommen direkt zur Terrasse. Carla lässt Elisabeth los und zischt. Das ist noch nicht vorbei. Ich finde dich. Dann verschwindet sie im Dunkeln.